Wie hat er es genannt? Deine sprechende Tomate? Ich werde dir jetzt mal was erzählen, okay? Wir wollen nicht, dass uns 25-Jährige sagen, wie man Filme dreht. Platz 5. Die Frau in Gold von Simon Curtis. Gediegen inszeniert dieser Film über den Kampf einer alten Jüdin, Helen Mirren, die die Klimt-Gemälde von den Nazis geraubt, nun im Besitz des Staates Österreich, zurückzubekommen versucht. Gediegen. Aber dieser Moment, wenn die alten Eltern in Wien zurückbleiben, den Nazis in die Hände fallen werden, Maria und ihr Mann sich nun verabschieden, fliehen, es in die USA ins Exil schaffen werden, dieser Moment, nicht spektakulär, fast leise, ohne Effekt, nur einige wenige Blicke, kann man wirklich gehen? Ja, sicher, es geht ums Überleben, aber das Schuldgefühl wird es einen verlassen. Natürlich nicht, aber man wird es überleben. Allein dieser Moment. Manchmal haut das Kino einen um, wenn man es am wenigsten erwartet, ist ja nur ein gediegener, sehr konventionell erzählter Film. Denkste. Denn er handelt von Menschen, ihren Gefühlen und dem Gefühl, was es bedeutet, Flüchtling zu werden. Nee, nicht so. Seid's bedankt. Eher so. Das Kino und diese merkwürdig pathetisch-pathologische Institution der bürgerlichen Gesellschaft, die unheilige Familie. Mit Lust und Schmerz reißt das Kino immer wieder den Familien ihre Maske ab. Du willst also Krieg? Manchmal auch mit hintersinnigem und tendenziell brachialem Humor. Nein, du willst Krieg. Platz 4. Mama gegen Papa. Wer hier gewinnt, verliert. Von Martin Bourboulon. Ach ja? Ja, ich will. Ja, du willst Krieg. Das steht fest. Ja. Wunderbar inszeniert Bourboulon keinen Rosen, sondern einen Anti-Sorgerechtskrieg. Weder Mama noch Papa wollen nämlich das Recht haben, die Kinder liebevoll großzuziehen. Das verkehrt natürlich jegliche Familienromantik ins Gegenteil. Und das tut ziemlich gut. Eine gruselige Variante dazu bietet Andrea Di Stefano. Platz 3. In Escobar, Paradise Lost. Diesem Film über den berühmt-berüchtigten kolumbianischen Drogenzar, der nicht nur den armen Leuten Gutes tat, Schulen, Krankenhäuser, sondern auch ein großer Familienmensch war. Ja, wo ist Pablo? Da drüben im Wasser. Komm her, Maria, mein Schatz, na los! Sehr abgründig, wenn der grandiose Benicio del Toro als Escobar am Anfang bei einer großen Familienfeier auf seiner gigantischen Hacienda mit den Enkeln, Nichten und Neffen im Pool spielt. Und dann beginnt der junge Kanadier, der sich im Film in eine Nichte Escobars verliebt hat, langsam hinter die Masken zu blicken. Und er sieht einen Escobar, wenn dir hier irgendwo was Seltsames auffällt, für den die Familie nichts mehr zählt. Du kommst und sagst es mir, okay? Wenn es um die eigenen Pfründe geht. Verstehst du das? Ja, das verstehe ich. Platz 2. Man and Chicken von Anders Thomas Jensen. Wo Familie ist, da ist keine Wahrheit, sagte Thomas Winterberg, einer dieser großen Filmdänen, der mit Das Fest den Dogma 95 Eröffnungsfilm drehte, ein tiefschwarzes Familiendrama. Der dänische Regisseur Anders Thomas Jensen, Franz, komm mal her! Erzählt in Men and Chicken die Geschichte von, er sagt auch, wir sind alle Brüder. Ja. Von 5 Halbbrüdern, die der Vater, seines Zeichens Mad Scientist, mit allerlei Getier vom Huhn bis zum Stier gentechnisch paarte. Auch eine Familiengeschichte oder besser, jetzt ist Essenszeit. Die Farce einer Familienromanze. Von diesem Teller schmeckt's einfach nicht. Wo sich am Ende durch all den Ekel und die absurde Komik hindurch alle lieben. So ein absurdes Happy End hat man im Kino lange nicht gesehen. Platz 1. Victoria von Sebastian Schipper. Warum darf Victoria, Laia Costa, am Ende wie ein einsamer Großstadt-Cowboy, sorry, Cowgirl, auf der einsamen Berliner Straße in den Sonnenaufgang gehen und Boxer, Blinker, ihre kleinkriminellen Kumpel aus Berlin, eben nicht. Weil Sebastian Schipper seinen Figuren in seinem wunderbaren Film, der ganz außer Atem ist, eine Einstellung, 140 Minuten, das wirklich übermenschlich schwere Abenteuer erspart, nämlich eine Beziehung oder Familie auszuhalten. Ach. Ach. Man erinnere sich dann nur, mit welcher Boshaftigkeit Orson Welles 1957 Charlton Heston und Janet Leigh ins Happy End entlässt und wir genau wissen, dass alles, was jetzt vor ihnen liegt, stinklangweilig ist im Vergleich zu dem, was sie im Kampf gegen den heruntergekommenen Polizeichef erlebt haben. Die Zeit nach dem Abspann lernen wir bei Orson Welles, das kann ein Albtraum werden. Und so grausam ist Sebastian Schipper nicht. Lassen wir Laia Costa also einfach gehen, auf der Straße, in der Morgendämmerung, und möge sie bitte nie irgendwo ankommen.